بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سيد ألا بامس سيد بامهات سيد und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Gottes Segen und Heil sein auf Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis zum Tag der Auferstehung. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung herausgehen mit noch mehr Wissen, als wir in diese Sitzung hineingekommen sind. Und das auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg dazu verleiht, dass wir das, was wir hier lesen in seinen Versen und das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns an Wissen hier eröffnet oder gibt, in die Tat umsetzen. Denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht und er ist derjenige, der darum gebeten wird. Die heutigen Verse, die wir inshallah uns anschauen wollen, sind von Surat al-Baqarah, die Verse 38 bis 43. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Wir sagten, geht alle fort von ihm, also dem Paradiesgarten. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten. Und vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Und mich allein sollt ihr fürchten. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Gewaltige Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt hier direkt jetzt die Kinder Israels, die Juden anzusprechen. Und Surat al-Baqarah, diese Sura, die längste Sura im Koran, die zweite Sura im Koran, ist eine Sura, die eigentlich jeder Jude gelesen haben muss. Einfach aus reinem Interesse. Weil die ganze Sura redet von ihnen. Die ganze Sura spricht sie an. Die ganze Sura erinnert die Juden an die Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man die Verse sich verinnerlicht, nach und nach Allah listet eine Gnade auf, die er ihnen gegeben hat, sei es Al-Mann und Salwa, wollen sie was anderes haben. Waren sie bei Pharaon, wollen sie was anderes haben. Und immer danach wurden sie undankbar. Ist ein Prophet zu ihm gekommen, sind sie undankbar. Wurde ihnen gesagt, dass sie sollten eine Kuh schlachten, wollten sie nicht machen. Also so viele Befehle sind von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen und immer wieder hat er sie in seiner Barmherzigkeit wieder aufgenommen. Selbst dass er sie einmal hat sterben lassen und hat sie wieder auferweckt. Also war unglaubliche Sachen. Allah, so hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk auserwählt. Und das ist gemeint mit auserwählt. Gemeint mit auserwählt heißt nicht, dass wie die heutigen Juden denken, dass sie auserwählt sind, weil sie einfach Söhne von Jakob sind. Ja? Und das heißt, egal was sie tun, sie sind Paradiesbewohner. Das ist nicht damit gemeint. Sondern auserwählt im Sinne von Allah subhanahu wa ta'ala hat die meisten Propheten, sagt man, kommen von den Bani Israel. Das ist eine Auswahl von Allah subhanahu wa ta'ala für sie. Wer aber von ihnen ungläubig ist, ungläubig. Es nutzt ihnen gar nichts, dass sie dann Kinder Israels sind. Und wir haben ja die Geschichte von Adam erst vor kurzem angehört und jetzt geht die Geschichte weiter. Also das Letzte, was passiert ist, dass sie also aus dem Paradies rausgeworfen worden sind. Warum? Weil sie Adam und seine Gattin von dem Baum gegessen haben, von dem sie nicht hätten essen dürfen. Und Sheikh Abu Bakr al-Jazairi sagt eine sehr interessante Sache in seinem Buch Aysar al-Tafasir. Sagt er, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala im ganzen Koran Hawa nicht erwähnt? Warum heißt es immer Adam und seine Gattin? Oder sie beide sagten. Und klar ist Adam seine Gattin. Und Hawa ist in den authentischen Hadithen überliefert, dieser Name. Aber warum ist es im Koran? Er sagte, und zwar zum vollständigen, gesunden, männlichen Charakter gehört es, dass er es nicht mag, dass man den Namen seiner Frau erwähnt bekommt vor anderen Leuten. Stimmt's oder stimmt's nicht? Subhanallah. Subhanallah. Ja? Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala mit Adam so gemacht. Und die Frauen des Propheten Muhammad sind auch nicht erwähnt im Namen. Die keine einzige. Also nur eine, glaube ich, das ist nur das ist Mariam, die wurde in der Koran erwähnt. Nein. Zakallah. Also das ist. Die war aber nicht verheiratet. Subhanallah. Und Imra'ata Lut heißt es, die Frau von Lut. Imra'ata Fir'aun, die Frau von Fir'aun. Also sehr, sehr interessant. Ja? Die Namen, wie, dass sie Asia hieß, ja? Ja. Das wissen wir nicht aus dem Koran. Ja? Und das ist einfach, ich sage es nochmal, zum vollständigen, gesunden, männlichen Charakter eines Mannes, eines Ehemannes, gehört, dass er es verabscheut, dass in der Öffentlichkeit der Name seiner Frau erwähnt wird. Und dass andere den Namen seiner Frau erwähnen. Fremde Leute. Und subhanallah, das ist ein gesunder Charakter. Das ist ein gesunder Charakter. Die Frau von so und so. Die Frau von so und so. Aber nicht den Namen nennen soll man nicht. Und zum Beispiel, ich soll es für meine Frau nicht den Namen sagen, zum Beispiel. Vor den Leuten. Ja. Ja. Oder die Mutter von so und so. Yani Kinaya, ein, sag mal, ein Spitzname. Ja? Spitzname darf man. Spitzname? Nicht Spitzname, la, nicht Spitzname. Kunja. Kunja. Also ich meine nicht mit, ich meine Kunja mit die Mutter von oder der Vater von Tayyib ist es. Und jetzt wollen wir uns also die Verse einmal anschauen. Nachdem sie von diesem Baum gegessen haben und Adam aus dem Paradies verstoßen worden ist und Adam bereut hat und Adam alayhi salam, er war ein Prophet, bekam er Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich Allah reuig zuwenden konnte. Denn wie soll Adam wissen, wie er Allah um Verzeihung beten soll? Ja, er hat ja die erste Sünde gemacht. er hat noch nie eine Sünde vorher gemacht. Jetzt Allah berichtet ihm bei wie. Und haben wir gesagt, das sind die Verse, hat man gesagt im Surat al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Das heißt, oh unser Herr, wir haben gegen uns selbst Unrecht getan und wenn du uns nicht vergibst und uns nicht deiner erbarmst, dann werden wir ganz sicher zu den Verlierern gehören. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, also nachdem sie von dem Baum gegessen hatten, wir sagten, geht alle fort, also Adam, seine Frau Hawa, Eva und der Iblis, alle sollten von dieser Stätte. Und wenn es nur um Adam und Eva ginge, dann war das hier ein Beleg für manche Linguisten, arabische Grammatiker, dass sie gesagt haben, der kleinste Anzahl für ein Plural ist 2. Das ist so eine Meinungsverschiedenheit, ist es 2 oder ist es 3. Manche haben gesagt, wenn hier gemeint ist, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ, Shaitan war nicht in Jannah, sondern Adam und Eva. Und der Plural, der aber hier verwendet wird, ist aber für mindestens 3 normalerweise. Die haben dann gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass man den Plural für mindestens 3 auch für 2 benutzen kann. Und die anderen haben gesagt, nein, es geht hier im übertragenen Sinne geht es um Adam und alle seine Nachkommen sind verstoßen aus dem Paradies, um auf bestimmte Zeit im Leben auf dieser Erde zu leben. Wallahu a'la wa a'lam, das ist eine sehr interessante linguistische Angelegenheit. Tfaddal. Es ist halt aus jüdischen Überlieferungen oder halt, du kennst das Buch aus den Gaben des Lichts, da steht dann auch drin, dass eigentlich das könnte man dann auch darauf anwenden, vor allem ja, dass auch praktisch die Helfeshelfer, also zum Beispiel auch die Schlange vertrieben worden ist oder auch die Feige letztendlich aus dem Paradies vertrieben worden ist, weil sie die Blätter gegeben hat, praktisch damit die ihre Blöße bedecken können. Und auch so noch einige, die praktisch bei der Aktion beteiligt waren, sind aus dem Paradies vertrieben worden. Ja. Wie gesagt, es sind viele Israeliten, ja, auch im Hadith, in Tafsir-Büchern erwähnt. Auch erst heute die Geschichte mit der Schlange. Und die Geschichte mit verschiedenen Bäumen, Arten selbst und so, die sind auch erwähnt in dem Buch Fath al-Qadir von Ash-Shawkani, ja. Aber das ist niemals, geht es zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und schon gar nicht sahih. Diese das ja, ist ja, das kannst du glauben, oder nicht? Eben. Und wir haben ja gesagt letztes Mal, damit der Shaitan Waswasa macht bei Adam, muss er nicht unbedingt im Paradies drin gewesen sein. Das ist keine zwingende Sache, ja. Und Allah weiß am besten, wie es gewesen ist, genau. Und also Allah sagt, geht alle fort von ihm, dem Paradiesgarten, wenn nun von mir Rechtleitung kommt, zu euch kommt. Rechtleitung ist die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise die Gesandtschaft irgendeines Propheten, sallallahu alaihi ajma'in. Oder, anders ausgedrückt, Rechtleitung, Huda, bedeutet, Allah und sein Gesandter haben gesagt. Egal was sie sagen, das ist Rechtleitung, per Definition. Und warum sagt man, Allah hat gesagt und sein Gesandter hat gesagt? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat selbst den Koran den Menschen, also er hat den Koran gesprochen und den Propheten, was dann offenbart. Aber die detaillierte Darlegung des Koran hat er seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam überlassen. Also es war seine Aufgabe, meine ich damit. Seine Aufgabe gewesen. Und hätte Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Barmherzigkeit von ihm, hätte Allah subhanahu wa ta'ala den Koran ganz detailliert, wie die Sunna jetzt ist, uns übergegeben, dann wäre der Koran vielleicht 5, 6, 7 Bände oder noch viel mehr. Und dann würde es niemals oder ganz selten Leute geben, die den Koran ganz auswendig lernen. Ja? Das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Der Sheikh hat erwähnt, das wird gesagt, dass Adam in Al-Hijaz auf Erden gekommen ist. Al-Hijaz nennt man heute, also der arabischen Halbinsel, die Region links von der Gebirgskette Sarawat. Das ist heute die Gegend von Mekka, Medina, Jidda, ja? Das ist Indien. Nicht Indien. La, hada, Hawa für Hind. Ah. Ja. Also, und Eva in Indien, sagt man. Und Arafat heißt so ungefähr der Ort des Zusammentreffens. Und man sagt, dass es sich dann dort. Der Sheikh Abu Bakr hat gesagt, dass die meisten Mufassirun haben gesagt, dass Arafat ist der Ort, wo Adam und Eva sich dann getroffen haben. Jamil. Mit Belegen? Nein, ohne Belegen. Der Hadith habe ich gelesen, aber ja. Allah Alam, ich habe keine jetzt Verifizierung des Hadiths gelesen. Also, der Hadith, dass er in Indien und in Hijaz. Ja. Da ist erwähnt bei Shawkani im Hadith. Okay. Aber ich habe nicht gelesen. Okay. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr müsst auch ein bisschen achten, was ich sage. Also wenn es sahih ist, sage ich sahih. Und wenn nicht sahih, dann sage ich, man sagt. Oder irgendwas anderes. Und es wird auch gesagt, dass Adam a.s., als er dann auf die Erde gekommen ist, haben die Engel ihm dann die Kaaba gebaut. Okay. Zum ersten Mal. Und immer wenn Adam etwas wollte von Allah subhanahu wa ta'ala, hat er dann an der Tür darum gebeten oder angeklopft von der Tür der Kaaba. Und ihr wisst ja, die Kaaba-Tür war ja früher anders. Ne? Also am Anfang, also zumindest wie es bei Ibrahim gebaut worden war, hatten die zwei Türen. Ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und die waren nicht so hoch, ne? Die waren niedriger. So dass die Leute rein konnten von der einen Seite und der anderen Seite raus. Die Qurayshiten haben es dann umgebaut. Die wollten dann nicht, dass jeder reinkommt, der will. Und haben dann erhöht, dass nur diejenigen reinkommen konnten, die sie wollten. Und sie haben auch nur eine Tür gemacht. Warum nur eine Tür, weiß ich nicht. Aber sie haben es kleiner gemacht, weil aus Geldmangel. Sie wollten nämlich, subhanallah, als sie die Kaaba dann abgerissen haben, um sie neu zu errichten, haben sie ja darauf geachtet, dass nur halal Geld reinkommt. Yani selbst diese Kuffar, diese Mushrikun, die Araber, wollten nicht, dass Geld von Zina oder von Riba reinkommt. Oder irgendwie verbotenes Geld. Also, ist Halal eine natürliche Sache, die man liebt. Dann, also, wenn zu euch dann Rechtleitung kommt, das heißt ein Prophet oder ein Gesandter, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Furcht und Traurigkeit muss beides weg sein, um glücklich zu sein, wenn man glücklich ist. Es bringt nichts, wenn man keine Angst hat und traurig ist. Ja? Dann wird man nicht glücklich. Aber es bringt nichts, wenn man traurig ist, aber keine Angst hat. Ja, dann man ist nicht zufrieden. Beides muss weg sein. Traurigkeit muss weg sein, man muss zufrieden, glücklich sein und man darf keine Angst haben. Beides nicht. Tayyib. Und das ist der Zustand der höchsten Glückseligkeit. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Und dieser Vers ist auch wieder sehr schön allgemein gesagt. Wer auch immer, schwarz oder weiß oder gelb oder Araber, nicht Araber, ja, egal welche Nationalität, egal welcher Rasse, egal ob Königsfamilie, Prinzessin oder Prinz, wer ungläubig ist, unsere Zeichen für Lüge erklärt. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Und ewig werden sie darin bleiben. Und wir glauben, dass wenn jemand einen Teil des Korans leugnet, dann ist es das gleiche, wie wenn er den ganzen Koran geleugnet hat. Weil eine Person, das ist nicht der einzige Beleg, aber ein logischer Beleg ist, dass eine Person, die einen Teil leugnet vom Koran, welche Logik steckt bei ihm dahinter, dass er den Teil glaubt und den anderen Teil nicht? Das ist nicht authentisch. Er hat gar keinen Grund, also er hat keine Basis. Also diejenigen, die den Koran überliefert haben, ihn ganz gut beliefert. Das heißt, es macht keinen Sinn, einen Teil des Koran zu leugnen und einen Teil daran zu glauben. Zumal, wenn man an einen Teil des Koran leugnet, dann, und dann möchte ich eine Sache sagen, dass man einen Teil des Koran leugnet, muss nicht immer heißen, dass man sagt, ich glaube das nicht. Ja? Es kann sein, dass du durch deine Handlung bezeugst, dass du überhaupt nicht dran glaubst. Ja? Also die Leute denken sehr oft, dass wenn man sagt, ich glaube daran, dann heißt es, ich glaube. Nein, Allah sagt, dass unter den Menschen gibt es Menschen, die sagen, wir glauben, sie glauben aber nicht. Ja? Und deswegen die Handlung, die zeigt im Endeffekt, was wirklich im Herzen dran ist und was nicht dran ist. Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels zum ersten Mal im Koran an, Surat al-Baqara, und sagt, O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten, und vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Erstmal, Kinder Israels, Israel ist unter Übereinkunft der Mufassirun, ist niemand anderes als Ja'qub alayhi salatu wassalam. Und Ja'qub, wie ihr wisst, ist der Sohn von Ibrahim. Ishaq. Und der ist Sohn. Genau. Also sein Opa war Ibrahim. Und dieser Ja'qub alayhi salam hat einen Beinamen bekommen. Der heißt Israel. Israel ist natürlich kein Arabisch, das ist Hebräisch. Und Isr heißt Abd. Und Il heißt Gott oder Ilah oder Allah. Und deswegen heißt er eigentlich Abdullah. Das ist die Bezeichnung von Abdullah auf Hebräisch. Israel. Ja? Abdullah heißt. Ja, weil Isr heißt Gott, Isr heißt Abd und Il heißt Gott. Okay? Ja. Ah. Tayyib. Genau deswegen Jibra'il. Wo kann man Hebräisch lernen? Ich möchte Hebräisch lernen. Viel Ach, jüdische Studien. Der erste Bruder, der. Schil-Masri. Ey, Al-Masri, der. Hochschule für jüdische Studien. Der Bruder, Achim, sagst du Hochschule für jüdische Studien? Welcher Bruder, Achim? Der Bruder, du weißt doch, wer ist. Ahyan im Khotba für Rohrbacher Straße. Freiburger Straße. Ahyan im Khotba. Suleiman ist nun. Tariq Suleiman. Matif Tawila. Hat auch einen Tariq Suleiman. Und du. درسوا اللغة السامية أنا بحضر الدكتوراه الله بدي أدرس حلمي ف الله سبحانه وتعالى spricht die Juden an, weil die Juden, dieser Begriff Juden kommt eigentlich von Judas. Judas war einer der zwölf Stämme, einer der zwölf Söhne von Jakob. Jakob Israel hat zwölf Kinder gehabt. Einer von ihnen war, wir kennen mindestens drei. Yusuf, Benjamin, und Yahuda. Yahuda oder Yahuda auch. Levi. Masha'Allah. Und davon gibt es zwölf. Ja. Und die haben, Masha'Allah, viele Kinder bekommen. Und das nennt man die Bani Israel, die Kinder. Und wenn man sagt, die Juden, dann meint man das in Bezug auf den einen der zwölf Söhne. Anscheinend hat er mehr Kinder gehabt als die anderen. Allah, ich weiß nicht warum. Wie dem auch sei. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Kinder Israels anspricht, also er sagt hier, gedenkt meiner Gunst, udhkuru ni'mati, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Was ist die Gunst, die er erwiesen hat, und warum sagt er gedenkt, und warum sagt er nicht dankt? Weil die Ulema sagen, dass du kannst eine Ni'ma, eine Gunst, danken erst, indem du ihr gedenkst. Erst indem du darüber nachdenkst, wie gewaltig die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wirst du Allah danken entsprechend. Ansonsten wirst du sagen, ah, danke schön, kommt dann vielleicht nicht vom Herzen. Aber wenn du dir bewusst machst, was die Kinder Israels alles bekommen haben von Allah SWT, und darüber sollen sie sich Gedanken machen. Sie haben nicht gelebt ohne einen Propheten. Ja? Eine Zeit lang, also bis nach Moses, haben sie niemals gelebt ohne einen Propheten. Wenn einer gestorben war, kam ein neuer. Okay? Jetzt kann man sagen, das ist eine gewaltige Sache. Natürlich ist eine gewaltige Sache. Aber ich sage euch, wallahu a'lam, dass wir zur Umma von Muhammad s.a.w. gehören, ist noch gewaltiger. Dass wir gehören zur Umma von Muhammad s.a.w., der letzte Propheten ist und der gewaltigste aller Propheten und hu sahab al-maqam al-mahmud yawm al-qiyamah und diese gewaltige Stellung haben bei Tag der Aufstehung, das ist noch eine größere Ehre, zur Umma von Muhammad s.a.w. gehören, als von Israel zu sein. Ja, natürlich. Viel größer. Sogar Musa, es überliefert, dass er gesagt hat, dass er gelesen hat in der Tora über ein Volk, das kommen wird, eine Umma, die kommen wird, die wenig Taten macht und viel Belohnung kommt. Und hat er Dua gemacht, dass Allah, lass mich zu ihnen gehören. Alayhi salatu wassalam. Yani, das ist eine Ni'ma, das ist genau jetzt der Sinn dieser Ayat. Sheikh Abu Bakr al-Jazair sagt immer das Gleiche. Allah hier sagt, o Kinder Israels, Klammer auf, ihr Muslime, ich spreche euch sowieso erst recht an. Der kommt doch zu euch gerade. Ja? Dass die Kinder Israels sich hier ihre Gunst, dass sie sich bedanken sollen bei Allah SWT und ihn loben sollen. Wir sowieso. Yani, warum schon? Allah sagt uns hier über Fehler, die andere Völker vorher gemacht haben, sodass wir nicht die gleichen Fehler nochmal machen, sag? Stell dir mal vor, als Nuh zu seinem Volk kam, Nuh. Gab es vorher irgendein Volk, das was Schirk gemacht hat? Nichts. Ja, da konnte ihnen nicht sagen, Leute, denkt mal, das Volk so und so hat vor euch schon das gemacht, ja. Und die gibt's auch nicht mehr. Passt auf, wenn ihr das macht, wird's euch gehen wie. Na, konnte er nicht machen. Da gab keinen anderen davor. Bei uns gibt's. Ad, Thamud, Madian, Madain Salih, Thamud. Bis heute in Saudi-Arabien gibt's es. Die Leute haben natürlich eine Touristenattraktion teilweise daraus gemacht. Also die Nicht-Muslime, ja. Ha? Wo? Genau. Nein, nicht später. Jetzt Madain Salih, Saudi-Arabien. Madain Salih. Ne? Das sind Städte, wo du sehen kannst, wie die Thamud dort gelebt haben. Ja? Madain Salih heißt die Städte von Salih. Oder die Städte von Salih. Ja? Und das Volk lebt nicht mehr dort. Du siehst nur noch die Wohnungen von denen. Und der Prophet hat uns gesagt, wenn wir zu solchen Sachen hingehen sollen, dann sollen wir sollen nicht zu solchen Sachen gehen. Und wenn wir hingehen, dann sollen wir hingehen und durchlaufen und uns beeilen und weinen. Aus Angst davor, dass uns das trifft. Was das Volk vorher getroffen hat, das es nicht mehr gibt. Und diese Barmherzigkeit, oder diese Gunst, der müssen wir gedenken. Dass Allah SWT uns sagt, was die Juden alles falsch gemacht haben und was die Christen alles falsch gemacht haben. Denn es ist nicht weit hergeholt, wenn die Christen nicht den Fehler gemacht hätten, Jesus zu erheben. Vielleicht hätten es Muslime gemacht. Yani, unser Prophet hat gesagt, لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. Das heißt, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben. Okay? Wir haben daraus gelernt. Wenn sie es nicht gemacht hätten, wären wir vielleicht auf die Idee gekommen. Yani diese Ni'ma, dass wir diese gleichen Fehler nicht machen, ist eine gewaltige Sache. Ibra. Das ist also, daraus müssen wir lernen. Und Schlüsse ziehen und Weisheiten ziehen. Yani. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala, eine der Gunsterweise, die, was ich gesagt habe mit den Propheten. Es ist überliefert, dass die Kinder Israels es geschafft haben, an einem Tag 70 Propheten umzubringen. 70 an einem Tag. Der starke Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt fast drei pro Stunde umgebracht. Und am Ende des Tages sind sie zum Markt gegangen, als wäre nichts geschehen. Als wäre nichts geschehen. Wie schwarz müssen denn die Herzen sein, um so etwas zu tun? Das war eine Leidenschaft für sie. Subhanallah. Ja, was will ein so ein Mensch am Tag der Auferstehung sagen? Wenn er gefragt wird von Allah, warum hast du meinen Propheten umgebracht? Meinen Propheten hast du umgebracht. Warum? Der Bruder hat gesagt, die übelsten aller Menschen, diejenigen, die entweder einen Propheten umgebracht haben oder von einem Propheten umgebracht worden sind. Die Propheten umbringen, machen sie es nur mit Recht. Ja. Sallallahu alaihi. Die Briten. Und wer einen Propheten umbracht, muss Muqtal. Okay. Man qatala Nabi, yastalzim annahu Muqtal. Ma ich, ma ich. Man qatala Nabi, hada yastalzim annahu kana Muqtal. Man? Yani al-insan ladhi yaqtal Nabi. Ah. فهذا يستلزم أنه مخطئ طبعا قتل نبي يعني قتل على حق لا إله إلا الله يعني sagt also wenn jemand einen Propheten gemacht hat dann per Definition muss er sich geirrt haben also einen Fehler gemacht haben aber umgekehrt per Definition muss er recht gehabt haben also صلى الله عليه وسلم يعني das sind die übelsten aller Menschen die so etwas tun und Allah سبحانه وتعالى wenn er wollte hätte er dieses Volk schon längst vernichtet hat er nicht gemacht er schickt einen Koran zu uns den wir den Juden vorlesen sollen und wir den Kindern Israels in ihrer Sprache irgendwie mitteilen sollen, auf dass sie gedenken mögen und auf dass sie auf die Idee kommen müssen, dass Muhammad s.a.w. der Prophet ist, der bei ihnen in den Schriften erwähnt worden ist und den sie nur einfach verheimlichen. Und bis heute machen das die Christen und Juden immer noch. Dann sagt Allah s.a.w. O Kinder Israels, diese Anrede, er hat nicht gesagt, ja, Yahud hat er nicht gesagt. Oh, ihr Juden hat er nicht gesagt. Er sagt zwar, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا zu seinem Propheten, sag, O Prophet, O ihr, die ihr dem Judentum angehört oder die ihr Juden geworden seid. Okay? Wo sagt Allah, wo spricht Allah direkt die Juden an, sagt, O ihr Juden? Ich kann mich nicht erinnern, dass es gibt. Er sagt, O ihr Bani Israel. Und das ist eine Ehre. Warum? Allah sagt ihnen, O ihr Kinder von Israel. Er will sie erinnern, ihr seid die Söhne von Jakob. Das steht euch nicht zu, es kann doch nicht sein, warum leugnet ihr? Jakob würde niemals leugnen, was ihr leugnet. Ihr Söhne von Ibrahim, ihr Söhne von Josef, oder zumindest Neffen von Josef, oder ihr Söhne von Ishaq, eure Vorväter würden das nicht leugnen, warum leugnet ihr? Eure Vorväter haben sogar geglaubt an all das. Warum leugnet ihr? Und Allah erinnert sie durch diesen Zuruf. Ja, durch Jabani Israel. Und er sagt ihnen, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Und haltet euren Bund mir gegenüber. Und vielleicht noch eine Sache. Jetzt denkt man auch wieder, Jabani Israel ist eine ehrenhafte Anrede. Keine Frage, ist eine Ehre. Aber es gibt eine noch ehrenhaftere. Ja, ayyuha alladhina amanu. Oh, die ihr glaubt. Weil hier heißt, wenn ihr dich anspielt, oh, ihr glaubt, das heißt, du glaubst. Aber ja, Bani Israel, du kannst, vielleicht glaubst du, vielleicht glaubst du nicht. Ja? Also, ja, ayyuha alladhina amanu, ist noch eine viel edlere Anrede. Und Allah sagt, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten. Tayyib, was ist der Bund? Der Bund heißt, dass sie, also der Bund, den die Kinder Israels einhalten mussten, war At-Tawhid, وعدم الإشراك das heißt der Tawhid, dass niemand angebetet wird als Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist ein einziger und hat keine Partner. Und al-Ishrak ist das Gegenteil davon, das wird vermieden. Und wenn immer ein Prophet kommt, der das bestätigt, was sie sowieso haben bei sich, dann müssen sie ihm glauben und ihm folgen. Das ist ein Bund, den sie versprochen haben. Okay? Und guckt mal diese Idee wieder, ne? Subhanallah, fällt mir gerade ein. Die Idee, dass sie haben die Schrift von Moses, okay? Sie glauben Moses zum Beispiel. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, immer wenn ein neuer Prophet kommt, der bestätigt, was ihr habt. Der bestätigt, was ihr habt. Das heißt, diese Kette geht weiter. Das heißt, sie haben eine Basis, wo sie prüfen können, ob dieser Mensch, der kommt, ein wahrer Prophet ist oder nicht. Und wenn, dann müssen sie ihm folgen und ihn anerkennen. Tayyib. Und diesen Vertrag, wenn sie den einhalten, dann wird Allah seinen Vertrag einhalten. Seinen Teil. Und welcher ist das? Dass, wenn sie das einhalten, dann werden sie eingelassen in die Gärten der Zufriedenheit. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen seine Zufriedenheit und sein Wohlgefallen erlauben. Das heißt, Allah wird mit ihnen dann zufrieden sein. Und das nennt man auf Arabisch wie heißt es? وَأَوْفُوا بِعَهْدِ Das ist الشرط, okay? Ufi bi'ahadikum, das ist Jawab al-Shart. Das heißt, das eine ist die Voraussetzung und das andere ist dann, also, wie sagt man, die Antwort auf diese Voraussetzung. Die Antwort auf diese Voraussetzung. Und die ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Teil des Vertrages einhält. Denn wenn sie ihren Vertrag nicht einhalten, dann braucht Allah seinen Vertrag auch nicht einhalten. Weil sie haben ihn gebrochen. Sie haben ihn dann gebrochen. Tayyib. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und von mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben, und zwar und nicht eben vor anderen Menschen. Also lasst euch von dem Glauben oder von davon den Vertrag nicht einzuhalten, oder lasst euch von davon den Vertrag einzuhalten, nicht davon abhalten, dass ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen in diesem Leben bevorzugt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der eher ein Anrecht darauf hat, dass man das tut, was er möchte. Und im Arabischen ist auch das Wort und von mir sollt ihr Ehrfurcht haben, vorgezogen. Man hätte auch sagen können, Ufi bi'ahdikum warhabu ni. Könnte man sagen im Arabisch. Aber es heißt im Arabischen wa iyaya farhabun. Das sagen die Linguisten, um eine Betonung noch klar zu machen. Niemanden außer mir sollt ihr Ehrfurcht haben. Niemand. Tayyib. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und glaubt an das, vielleicht noch sagen, was heißt dankbar sein? Heißt dankbar sein, dass man nur sagt, ich danke Allah, vielen Dank für das, was du mir gegeben hast? Das ist ein Teil. Aber die wahre Dankbarkeit bedeutet, dass man die Gunst, die Ni'ma, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat, so einsetzt, wie Allah es verlangt hat. Dass man mit den Augen nur Dinge anschaut, die man anschauen soll. Dass man mit den Händen nur das anfasst, was man anfassen soll. Dass man sein Geld, was man von Allah bekommt, nur investiert in Sachen, die Allah einem erlaubt hat. Und so weiter und so weiter. Das ist die Dankbarkeit an sich. Das bedeutet Dankbarkeit. Ja? Dass man eine Sache so investiert, wie wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht feinfühlig wäre, Halim, dann würde er einem das Augenlicht wegnehmen, sobald man zu was Verbotenem schaut. Weil er hat es dir nicht gegeben, um was Verbotenem zu schauen. Sag? Aber er ist barmherzig und gibt einem die Möglichkeit, er gibt einem Aufschub. Er gibt einem Aufschub und inshallah, wenn man ihm Vergebung bittet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sogar einem vergeben. Naam. Dann fordert Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels auf und sagt ihnen, und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe. Das ist der Koran. Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe. Das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, und zwar At-Tawrah, die Tora. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Denn ihr seid nämlich diejenigen, die das Wissen haben. Ihr habt von Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften des Propheten s.a.w. bekommen. Euch wurde gesagt, dass ein Prophet kommen wird. Ja? Und wenn die es schon leugnen, was machen dann die anderen, ne? Bitte? Wenn die es schon leugnen, die das Wissen haben, was machen dann die anderen, ja? Also. Genau. Ja, sie sollten mit dem Wissen vorangehen, als gutes Beispiel vorangehen. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Es kann sein, sagt der Gelehrte, und das ist auch Tatsache, darf man eine Sache nicht verwechseln jetzt. Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Es kann sein, dass die Gesetze sich ändern. Es kann sein, dass im Gesetz von Isa a.s. Andere Gesetze gegolten haben, und darauf weist auch der Koran hin, وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Einige Sachen waren den Juden verboten und Isa hat ihn wieder erlaubt erklärt. طيب. Und فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ. Das heißt, aufgrund der Ungerechtigkeit der Juden haben wir ihnen einige Sachen, die gut waren, verboten. Okay? وَصَدِّهِمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا. Und weil sie vom Gedenken Allahs viel abgehalten haben. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Und weil sie Zinsen verschluckt haben, obwohl es ihnen verboten war. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Und weil sie das Vermögen von den Leuten zu Unrecht verzehrt haben. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Und wir haben für die Ungläubigen unter ihnen Alhamdulillah, subhanallah. Es gibt Ungläubige und es gibt auch Gläubige unter ihnen. Und wir haben für die Ungläubigen unter ihnen eine schmerzhafte Strafe vorbereitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und glaubt an das, was ich aus Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und der Iman kann aber, ändert sich nicht. Und deswegen ist das Christentum, kann niemals die Wahrheit sein. Geht nicht. Weil es kann nicht sein, dass Adam, Ibrahim, Ishaq, Jakob, Salih, Shu'aib, Idris, Ilyas, Al-Yasa', Yunus, alle diese Propheten haben nicht gewusst, dass Jesus Sohn Gottes ist. Yani plötzlich kommt die Idee nach 2000 Jahren, mitten in der Menschheitsgeschichte, und vorher hat keiner was gewusst, und danach hat der Prophet sagt auch nichts mehr darüber, also sagt es auch nicht, dass es stimmt. Yani diese Idee, also allein schon von der Logik her, muss man sehen, in der Geschichte, dass jeder Prophet hat an einen Gott geglaubt und hat zu einem Gott aufgerufen und zu keinem Sohn Gottes. Und plötzlich in der Geschichte soll es einen Sohn Gottes gegeben haben. Also diese Idee, die kann per Logik schon nicht mehr stimmen. Und sonst müssten wir nämlich auch sagen, dass Adam nicht gerettet werden wird und die ganzen Propheten vorher auch nicht, weil sie alle haben nicht geglaubt, dass Jesus Sohn Gottes ist. Und das ist eine üble Sache. Jesus hat niemals gesagt, dass er das ist. Aber der Musa a.s. ihm widersprochen im Alten Testament. Erste Gebot heißt ja, richtig, ich solle keine Götter nehmen, Allah, also gegen den Jesus selbst, ja, wird im Neuen Testament gefragt, wird er von einem Schriftgelehrten gefragt, O Meister, Rabbi, was ist das höchste aller Geboten? Was ist das höchste aller Gebote, Gesetz? Und dann sagt er als Antwort, höre, O Israel, also sinngemäß, höre, O Israel, dass euer Gott ist ein einziger. Höre, Israel, euer Gott ist ein einziger. Und das hat er zitiert aus dem Alten Testament, von der Schrift, woran die Juden glauben. Okay? Und in diesem Moment, Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste in deinem Glauben, deiner Religion? Dann sagt er, La ilaha illallah. Warum hat er nicht gesagt, ja, ich bin Sohn Gottes? Wenn es wichtig ist. Und ihr müsst glauben, ich werde gekreuzigt, und ihr müsst glauben, ich werde auferstehen, und ihr müsst glauben, was weiß ich alles. Alles hat er nicht gesagt. Das heißt, unsere Ulama sagen im Islam, dass Al-An Muqf Bayan. Das heißt, jetzt ist eine Möglichkeit oder eine Situation, wo er klar machen muss, wenn es darum geht. Er wird gefragt und er sagt nicht die richtige Antwort. Das ist in Wirklichkeit, sie werfen Jesus Christus vor, dass er was verheimlicht hat in dieser Situation. Dieser Mensch fragt, was ist die wichtigste Geburt, und er sagt ihm nicht die richtige Antwort. Er hat ihn reingelegt praktisch. Das ist die Wahrheit, wie es wirklich ist. Aber das mögen sie natürlich nicht hören. Aber in Wirklichkeit sagen sie, Jesus hat ihn betrogen. Da hat ihn nicht die richtige Antwort gegeben. Steht es im Neuen Testament? Natürlich steht es im Neuen Testament. Hätte sagen sollen, ich bin Sohn Gottes in dem Moment, oder nicht? Oder wäre alles okay. Also er hat mehrere Sachen aufgezählt. Nichts davon Sohn Gottes. Muss man mal durchlesen. Mhm. Nichts davon Sohn. Und sage den Scham. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und seid nicht die Ersten, die es verleugnen, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Das heißt auch, verkauft nicht oder tauscht ihn nicht ein durch einen geringen Preis. Das heißt, dass sie hatten Angst eben, irgendwelche Stellungen zu verlieren. Und sie hatten auch Neid, Hasad, und wir haben gesagt, Neid, Al-Hasad und Al-Kibr, Überheblichkeit, sind sowieso die Krankheit von allen Völkern, deswegen gehen sie auch dann zunichte. Und hier auch haben die Juden nämlich erwartet und gehofft, dass der letzte aller Propheten sein wird von der Sippe Israels. Und war er nicht. Für die Juden leider war er nicht. Dann hätten sie ihm gefolgt, und sie haben nämlich in Medina auf ihn gewartet, weil er aus den Bergen von Makkah kommt. Sie wussten, er wird kommen von da nach Yathrib. Und er kam dann auch, aber plötzlich war er nicht der, den sie erwartet haben. Und es gibt auch Hadithe, wo klar, die sogar die Juden untereinander reden, wo, ich habe den Namen vergessen, aber eine Tochter von diesen jüdischen Gelehrten, die muslimisch geworden ist, hat nämlich einen Hadith überliefert, und wie sie sagt, ich habe meinen Vater hören und reden, wie er zu seinem anderen sagt, ist er das? Was ist er das, dieser Prophet? Und sagt er, ja. Und sagt er, und was hast du jetzt vor, mit ihm zu machen? Und sagt er, ich habe vor, ihm den Krieg zu erklären. Er sagt, dass er der Prophet ist und trotzdem den Krieg erklärt. Sie hört, ja. Was hast du vor mit ihm? Er sagt, ich habe vor, ihm Feindschaft entgegenzubringen. Okay? Und so wissen wir, sie haben tatsächlich gewusst, dass er das ist. Ja, sie hofften, dass der letzte Prophet von Israel ist. Bei Israel. Ja. Aber er kam dann von den Arabern. Und das hat ihnen nicht gepasst. Und jetzt sagt Allah, und mich allein sollt ihr fürchten. Und niemanden anders, kein König, kein Regierung. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Das Wahre, sie wissen ja, was die Wahrheit ist, dass er dieser Prophet ist, durch das Falsche, durch diese Lüge. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Dann warum wissen sie? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nämlich gesagt, in Surat al-Araf, Surah Nummer 7, Vers Nummer 157, sagt nämlich Allah subhanahu wa ta'ala über unseren Propheten, die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Das heißt seine Eigenschaft. Er gebietet ihnen das Recht und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das ihnen mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Und die Juden wussten noch viel mehr als das, was drinsteht. Also wie ich gesagt habe vorhin, die Stämme Banu Qurayza, Banu Nadir und Banu Qaynuqa', die sind ja extra in Medina angesiedelt, weil sie wussten, dass der Prophet von da kommen wird. Also sie sind natürlich vertrieben worden von Römern, sie sind vertrieben worden. Aber sie haben sich entschieden, nach Medina zu gehen, nach Yathrib, damals hieß es Yathrib, bis unser Prophet s.a.w. den Namen geändert hat. Und dort haben sie auf den Prophet gewartet, s.a.w. Und den haben sie dann geleugnet. Und dann sagt Allah s.w.t. und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Das heißt, es ist kein Kufr, Jahl, es ist kein Unglaube aus Unwissenheit, sondern es ist der Kufr, Inad. Das heißt, sie sind ungläubig gegenüber, weil sie nicht wollen. Ganz einfach, weil sie das nicht wollen. Sie wollen einfach dem Propheten nicht folgen. Und das ist die schlimmste Form. Ein Kufr, Jahl, vielleicht findet man einen Ausweg, aber Kufr, Inad, du weißt, warum, was es ist, und du willst es trotzdem nicht tun. Und das ist gefährlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in den Herzen ist. Und was haben sie gemacht? Wie haben sie auch noch die Falschheit durch die Wahrheit vertauscht? Oder umgekehrt. Erst haben sie die Juden, das ist sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Und das habe ich selbst erlebt. Also erstmal, was ich nicht erlebt habe, damals haben sie gesagt, es ist kein Prophet. Haben einfach geleugnet. Okay? Wisst ihr, was viele Juden heutzutage sagen? Und das hat zu mir eine jüdische Frau selbst gesagt. Hat sie mir gesagt, und das steht auch im Tafsir drin, und vielleicht haben sie es auch Deutschen früher gesagt, aber ich habe es mir selbst erlebt. Die sagen dann, wenn du mit ihnen lange diskutierst, sagen sie zu dir, ja, vielleicht war ein Prophet, wir haben kein Problem damit, aber für die Araber. Diese Heuchelei. Was ist das für eine Aussage? Yani Allah schickt einen Propheten für die Araber, okay, es geht ja noch, okay, und der bekämpft dann auch noch das auserwählte Volk von Allah subhanahu wa ta'ala selbst? Was ist das für ein Durcheinander? Was haben die für eine Gottesvorstellung? Das ist Blasphemie. Das ist Gottes, eine Beschimpfung ist das. Sie werfen ihm keine, sie lehnen ihn, Weisheit lehnen sie ab von Gott. Sie lehnen ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hakim ist, ja. Für einen Prophet, für die Araber, und der bekämpft dann die anderen Gläubigen, oder was ist das für eine Idee? Und dieser Prophet, der Araber, der sagt den Juden, wenn ihr nicht glaubt, geht ihr in die Hölle? Ein Lüg der Prophet, oder schüchtert die Wahrheit? Ja, ein Quatsch, was da erzählt wird. Und manche Leute glauben es einfach. Manche Leute, die hören einfach, stimmt, eine gute Lösung, Alhamdulillah, so finden wir Frieden mit den Muslimen, Sache ist erledigt. Ihr bleibt in eurer Moschee und ihr betet dann, was ihr macht, und lasst uns in Ruhe, und wir lassen euch auch in Ruhe. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir lassen die in Ruhe, aber die lassen nicht. Friede, Freude, Eierkuchen, das war's. Nein, so einfach ist es leider nicht. So einfach ist es leider nicht. Okay. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Und verrichtet das Gebet. Ups. Ja. Ja, ja, du wurdest ein bisschen ja. Kühl, ja. Nee, aber wenn man. Der Alten war so schlimm. Oh, das ist super. Dann brauchst du diese Heizung nicht mehr. Teuer. Ja, oder so Polster rein oder so. Ich meine, früher, da konnten wir schon auf dem Boden sitzen, was weiß ich, in Saudi-Arabien oder wo. Da ist immer warm. Ja. Und wenn es mal kalt ist, freut man sich, Achim, weil die Luft dann warm ist. Ja. Tayyib. Der letzte Vers, inshallah, für heute. Der 43. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Da sagte der Scheich, das ist ein Beleg. Und verrichtet das Gebet, also ist erstmal das Gebetspflicht. Und nach ein nicht geringer Anzahl von Ulama ist das Gebet unbedingt Pflicht, wenn man Muslim sein will. Und entrichtet die Abgabe, das heißt, die Abgabe Zakat ist für eine Pflicht, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass ihr etwas tun sollt, also der Imperativ grundsätzlich, wenn nicht was anderes darauf hinweist, ergibt sich daraus, dass es Pflicht, also Wajib ist. Tayyib. Und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Daraus sagt der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, gibt es zwei wichtige Informationen. Der Befehl, verbeugt euch mit denjenigen, die sich verbeugen, sagt er, يدل على وجوب صلاة الجماعة. Das ist ein Beweis, dass das Gebet in der Gemeinschaft Pflicht ist. Und wie wir gesagt haben, für wen ist es Pflicht, in der Moschee zu beten? Jemand, der den Adhan von der Moschee hören kann. Und gemeint ist was? Eine Strecke. Und die Ulama haben gesagt, An-Nawawi und andere, und Shafi'i auch, dass gemeint ist, dass wenn ein Muadhin auf dem Dach einer Moschee steht, den Gebetsruf ausruft und er macht den natürlich, ruft also mit einer lauten Stimme. Er hat aber nicht eine übermäßig laute Stimme und auch nicht eine übermäßig leise Stimme. Und wenn Wind still ist und keine Geräusche da sind, sobald man den Adhan da, so wie bitte? Ich kann den Adhan aus Mekka hören, ach, im Internet. Und sobald man, soweit man diese, also ohne Hilfsmittel, soweit man diese Adhan hören kann, für den ist es Pflicht, selbst wenn du blind bist. Selbst wenn du blind bist, ist es dann Pflicht, zu dieser Moschee zu gehen, um zu beten. Und Ausnahme gemacht, wenn es starken Regen gibt oder Sturm gibt, da darf man dann zu Hause beten. Auf jeden Fall, oder wenn man krank ist natürlich, ja. Auf jeden Fall ist das Gebet in der Gemeinschaft grundsätzlich, in der Moschee Pflicht grundsätzlich gesehen. Okay. Weil es gibt manche Ulema, die gesagt haben, dann ist es Sunnah. Yani? Aber es gibt einen Hadith, der bei Al-Bukhari, der stark darauf hinweist, dass es eben Pflicht ist, das Gebet. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hatte vor, dass ich auffordere, dass das Gebet begonnen wird zu beten. Dann fordere ich jemanden auf, der vorne beten soll. Und ich gehe mit anderen Männern und hole Holz. Und gehe zu den Häusern, der Hadith war Bukhari, und ich gehe zu den Häusern von den Leuten, die nicht zum Gebet gekommen sind. Und brenne ihre Häuser nieder. Wenn das nicht auf Pflicht hinweist, dann weist das hin. Und bei Musnad Imam Ahmad sagt der Prophet den Grund, warum er es nicht getan hat. Dort bei Musnad Imam Ahmad, sein Musnad, dort sagt er, dass der Grund, warum er es nicht getan hat, ist wegen den Kindern, den Frauen, die in den Häusern ist. Weil für die ist ja keine Pflicht. Und das ist die Gerechtigkeit. Nein, Frauen nicht. Frauen und Kinder keine Pflicht, in der Moschee zu beten. Also in der Moschee. Deswegen konnte er das nicht machen. Weil es kann sein, zu Hause sind Frauen und Kinder. Tayyib. Und außerdem auch vielleicht kranke Leute, vielleicht Leute, die sehen aus. Wie dem auch sei, es geht um die Ibra. Die Sache ist nicht einfach. Die Sache ist nicht einfach. Tayyib. Jetzt nur eine kleine Sache. Musnad heißt eine Sammlung von Hadith, die geordnet ist nach den Hadith-Überlieferern. Das heißt, am Anfang zum Beispiel die ganze Kapitel, nur die Hadith von Aisha radiallahu anha. Egal die Themen, die können innerlich vielleicht geordnet sein, aber danach kommt die Hadith von Ibn Mas'ud, dann von Ibn Abbas und so weiter. Oder und das ist natürlich für denjenigen, der den Muslim auswendig kann, ist kein Problem. Da kann das schön geordnet nach Überlieferern. Aber wenn jemand als Faqih nachschlagen will, das ist nicht so einfach. Und Sunan, die sind geordnet nach Kapiteln. Wie zum Beispiel Sunan al-Tirmidhi oder Sunan Abi Dawud, die sind nach den Fiqh-Kapiteln eingeteilt. Und dann gibt's noch Al-Jami' Jami' Sahih al-Bukhari, Jami' ja. Das sind Bücher, die auch nach Kapiteln eingeteilt sind, aber noch umfassender als nur al-Fiqh. Okay? Wie gesagt, also ihr seht, Sunan ist eine Sache. Musnad ist eine andere Sache. Jami' ist was anderes. Das sind alles Begriffe und es gibt noch mehr. Das sind alles Begriffe, die jeweils eine feste Definition haben. Dann in dem Vers, und verbeugt euch mit denjenigen, die sich verbeugen, oder mit den sich Verbeugenden, sagt der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass, da kann man daraus zwei Sachen wieder entnehmen noch, warum Al-Ruku'? Erstens, dadurch wird gesagt, im Arabischen und in anderen Sprachen genauso, kann man, wenn man auf ein Ganzes hinweisen will, einen Teil davon benutzen. Okay? Was haben eure Hände heute verrichtet? Damit meint man nicht die Hände, sondern die ganzen Personen als sich selbst. Ja? Und diese sprachliche Stilmittel, denn wenn der angewandt wird, dann heißt es, dass dieser Körperteil, den ich jetzt nehme, oder diesen Teil, das ist der entscheidende Teil. Den meint man damit. Und Ar-Ruku' wird damit ausgesagt, dass Ar-Ruku' zum Beispiel ein Rücken von Arkan al-Salah ist. Also man kann nicht beten ohne Ar-Ruku', es geht nicht. Okay? Und eine dritte Sache, die der Sheikh auch gesagt hat aus diesem Vers, ist, dass darauf hinweist, Allah hat gesagt, betet und verbeugt euch mit denen, die sich beugen, und hat nicht gesagt, und werft euch nieder und so weiter. Hat gesagt, Beugung, weil Ar-Ruku' gibt es bei den Juden nicht im Salah. Nein, das ist eine Sache, die erwähnt worden ist. Und nur eine Sache, nur falls, ich kenne mich nicht aus, ich habe ja noch keinen Juden so beten sehen, ja, aber wenn zum Beispiel die Juden heutzutage doch Ruku' machen würden, das widerspricht dem Koran überhaupt nicht, denn der Koran wurde vor 1400 Jahren abgesandt und es ist nicht weit hergeholt, dass die Juden noch ein paar Bid'a reingebracht haben in ihre Religion. Die ganze Judentum ist eine Bid'a, haben wir gesagt. Das ganze Christentum ist eine Bid'a. Also wenn sie auch noch ein paar Gebete verändern, wäre nicht sehr verwunderlich. Zwei Weisheiten mindestens oder drei Sachen kann man noch aus diesen Versen, die wir gesagt haben, Schlussfolgerung ziehen. Nummer eins, dass Sünden führen zu Unwohlbefinden und zu Unglückseligkeit, wie es im Falle von Adam war. Adam a.s. hat wie viele Sünden gemacht? Eine. Und dann ist aus dem Paradies rausgekommen und musste leben und sterben. Und dann gibt es für ihn einen Tag der Auferstehung, wo er selbst sich Sorgen machen wird und dann geht es inshallah wieder ins Paradies. Eine Sünde hat er gemacht. Und das heißt, in manchen Erzählungen, Allah an Absahih sind, dass Adam nicht einmal bis zum, er ist morgens im Paradies gewesen und nicht einmal bis zum Sonnenuntergang war er drin. Da war er schon wieder raus. Auch wenn die Rechnung größer war als größere Zeitabstände. Aber nur, wenn man sich mal überlegt, nicht mal einen ganzen Tag war er da drin. Und wegen einer Sünde ist er wieder raus. Die Leute machen heutzutage mehr als eine Sünde. Also Allahs Barmherzigkeit ist gewaltig. Wenn er wollte, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Das heißt, wenn Allah sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah diejenigen, wenn Allah die Menschen zur Rechenschaft ziehen wollte für das, was sie getan haben, dann würde er auf der Erdoberfläche kein einziges Getier mehr übrig lassen. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Aber er gibt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Frist. طيب. Eine weitere Sache, die man aus diesen entnehmen kann, ist, dass die Pflicht, die Verträge einzuhalten. Sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht den Juden gesagt, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, und haltet euren Bund ein mit mir, dann will ich meinen Bund mit euch einhalten. Also, wenn man Verträge eingeht, ist es eine Pflicht. Ist es eine Pflicht. طيب. Und eine weitere Pflicht ist, entnehmen man dem Allah subhanahu wa ta'ala zu den Juden gesagt hat, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Das heißt, Wahrheit muss man offenkundig klarlegen. Wenn man Wahrheit hat und Wissen hat, muss man das klar und deutlich sagen, wie es ist. Man darf das Wissen und die Wahrheit nicht für sich selbst behalten. Sonst verdeckt man eben die Wahrheit durch die Falschheit. Wa jazakum Allah khairan fürs Zuhören. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.